War das jetzt Ihre Tourkurve? Ja, das zu finden, aber wenn ich es gefunden. Das gibt's ja wohl nicht, ja? Und wenn Sie hier da können ja mal da die Tour nicht. Das geht. Okay, das ist ein Dank, ja. Tschüss.